Zu viele Crewnamen, abgeküsst mit Buchstaben. Wie mit den Jahren die ganzen Kekos auf den Zug sprang. Auch wenn wir beide nicht auf künstlich immer cool waren. Die CCN, DNA in unserer Blutbahn. Alle drücken Copy-Paste. Alle drücken Copy-Paste. Alle drücken Copy-Paste. Doch alles Frank und Sonny Face. Command C, Command V, CCN, wir sind der Original-Sound. Eure Fans sind in den 90ern Geborene. Denken jetzt, ihr seid die Schöpfer der Historie. Wir beide sind wie Prodigy und Havoc. Straßen-Vibes, die ihr gerne hättet. Egal ob Frieden oder Streit, und schaut die Welt zu. Doch kein Problem, man, we love to entertain you. Damals schrieben sie meinen Namen falsch bei Mixery. Doch Sonny meinte, bleib cool, eines Tages fixst du sie. Immer noch der, der dich an der Esso boxt. Eine Bombe und du liegst Rap-Elektroschock. Du gehst um Szene-Barber rein für dein Fassonschnitt. Du Student, wirst schon sehen, wie du Beton frisst. Yeah, zieh den Carlo aus, du Nuttensohn. Sonny bounce den Beat, Mission complete. Zu viele Crew-Namen, abgeküsst mit Buchstaben. Wie mit den Jahren die ganzen Kekos auf den Zug sprang. Auch wenn wir beide nicht auf künstlich immer cool waren. Die CCN, DNA in unserer Blutbahn. Alle drücken Copy-Paste. Alle drücken Copy-Paste. Alle drücken Copy-Paste. Doch alles Frank und Sonny Face. Yeah. Tempelhof, Schöneberg, Sachsendamm. An mein Geschäft lass ich keinen von euch Spassen ran. Wo ich heute bin, verdanke ich außer mir nur 6 Leuten. Ihr geht trainieren und macht Welle vor den Westdeutschen. Rapper haben seit ihrer Jugend ein Bushido-Komplex und holen sich Araber ans Videoset. Ihr geht hausieren bei Familienclans. Aber alle eure Filme sind umsonst wie auf Streaming-Portalen. Jetzt wird die Ordnung wiederhergestellt. Fick eure Märchenwelt. Wir sind die Bösen, guck, Stern TV, RTL. Sowas hörst du nicht bei 1 Live. Das kommt aus den Autos von Gangstern wie Kugeln bei Drive. Alle Sony Black Copycats kommunizieren nur durch Blasen wie im Comic-Heft. Yeah, Junge, es ist Carlo Koks Nutten. Du musst diese Ladung Schrott schlucken. Zu viele Crew-Namen, abgeküsst mit Buchstaben. Wie mit den Jahren die ganzen Kekos auf den Zug sprang. Auch wenn wir beide nicht auf künstlich immer cool waren. Die CCN, DNA in unserer Blutbahn. Alle drücken Copy-Paste. Alle drücken Copy-Paste. Alle drücken Copy-Paste. Doch alles Frank und Sonny Face.